NDR Kultur. Hörspiel. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Stoff für unzählige Gedankenexperimente, Erzählungen und vor allem Projektionsfläche für unsere oft sehr gegenwärtigen Sehnsüchte und Ängste. Wahrscheinlich deshalb erfährt kein Genre in letzter Zeit eine solche Konjunktur wie Science Fiction. Vor 2 Jahren schrieb der in Hamburg lebende Schriftsteller und Spiegelautor Benjamin Mark ein Weltraumabenteuer für NDR Kultur, das bekannte Genregrenzen im Hörspiel auslotet und variiert. Grob gesagt eine Mischung aus Fassbinders Film Welt am Draht, der Netflix-Serie Stranger Things und Stephen Kings S, nur als Abenteuergeschichte in Raumanzügen. Darin schweben 5 Teenie-Astronauten durch das All in einer großen Blechkiste, der Ikaria, ein großes Raumschiff. Die Crew sind Alex, der Quarterback-Rowdy mit weichem Kern, verliebt in Tanja, die pragmatische Schiffsärztin, Christina, die heldenhafte Draufgängerin, Gregor, der spleenige Wissenschaftler und Ujeda, ein Nerd, der zu jedem Phänomen eine Theorie hat. Doch warum sie unterwegs sind oder wohin die Ikaria fliegt oder seit wann? Irgendwie ist keinem der Besatzungsmitglieder mehr klar, was für eine Mission das sein soll. Aber schlimmer und nahezu bedrohlich ist, keiner stellt sich eine dieser Fragen noch. Wie in jeder guten Science-Fiction wird diese Ruhe durch ein merkwürdiges Ereignis gestört. Heute hören Sie den ersten Teil dieser Geschichte mit Musik von Nikolai von Salwitz, inszeniert von Matthias Kapohl und in Bilder verwandelt von Sebastian Stamm. Über ndr.de/radiokunst finden Sie die Videos mit seinen Illustrationen als ein animiertes Webcomic, außerdem Interviews mit den Machern sowie alle Infos zur Besetzung. Zunächst gehen Sie aber mit Christina in den Raumanzug, raus an die Außenhaut der Ikaria. Ikaria 6. Ein Hörspiel von Benjamin Mark. Teil 1. Der erste Stein. Hör zu. Meinetwegen. Aber keine Frage. Was ich jetzt denke, muss ich gleich wieder vergessen. Was ich jetzt denke, hat bei den anderen nichts zu suchen. Was jetzt in meinem Kopf passiert, ist Müll, den hier keiner brauchen und keiner entsorgen kann. Verstehst du? Was im All passiert, bleibt im All. Du behauptest, durch den Weltraum zu reisen, ist super? Du hast keine Ahnung. Vielleicht glaubst du, hier ist man den Sternen näher als auf der Erde. Kannst gern mal in unserer Blechbüchse vorbeikommen. Kannst gern mal mit uns in dieser unendlich lahmen, schwarzen Leere rumdümpeln. Aber die Sterne, fragst du vielleicht. Puh. Ja, dazwischen flimmern und glimmen Sterne. Jeder unendlich weit entfernt. Uraltes Licht, funzeln rum wie Taschenlampen auf dem Grund eines Sees. Du kannst 10, 20, 20.000 Jahre unterwegs sein und erreichst nichts, nicht annähernd. Du fliegst nicht aufregend nah an Sonnen vorbei oder gerätst in gefährliche Asteroidenschwärme. Du siehst keine in der Dunkelheit erblühenden Galaxien oder fremdartige Planeten mit magischer Physik. Schwarze Löcher? Das alles ein einziges schwarzes Loch. Es gibt hier nichts, das deinen Blick auf das Leben an sich verändern wird. Geschweige denn auf dein eigenes. Da sind nur du, das Schiff, das Schwarz, die Punkte. Schwarz und gelbe Punkte. Wie auf den Armbinden von Blinden. Gut, manche Sachen sind nicht übel. Schlafen ist okay hier draußen, weil dann die Träume kommen. Ein oder zwei sind ganz gut. Wenn das Weltraum schwarz ergrünt und das Grün verschwimmt und zu Formen gerinnt. Wenn du die Bäume, die Fahne, die Moose und Flechten siehst. Nichts hier ist so grün. Wenn das Leben noch wild ist in deinem Traum, Echsen mit wütenden Kiefern die Welt beherrschen, das Summen der Insekten, riesenhafte Wesen über gurgelnden Sümpfen und keuchenden Vulkanen. Hörst du das Summen? Und siehst du die Vögel im aschgrauen Himmel? Sie sind blau, wie Tränen. Ich meine, Quatsch. Ich meine, die Vögel sind natürlich nicht... Schwerelosigkeit ist Mist. Wie vom Fliegen träumen, aber nur keinen Boden unter den Füßen haben. Und irgendwann willst du wenigstens fallen. Dann wachst du auf und wünschst dir, dass dieses giftige Schwarz, das jeden Tag, jede Stunde, jede Minute mehr in deine Poren und Gedanken dringt, bald wieder zu grün gerinnt. Und dass die Sonnen wieder Blüten sind und die Sternhaufen Wiesen und das Schiff. Ja, das Schiff. Ikaria ist in jedem Traum ein uraltes Monster. Eine Monsterblume. Ein Stängel, verquollen von Modulen, verblinkt und verpickelt von Reflexionen, die nichts bedeuten. Und diese wichtigtuerisch gleißenden Sonnensegel im Hamsterrad. Das Schiff ist die hässlichste Blume im Universum. Ikaria weckt mich jedes Mal. Christina? Christina, bitte komm. Wir haben keinen Blickkontakt. Außerdem können wir dich nicht hören. Christina, bitte komm. Komm da raus. Komm da raus. Bitte komm. Chris, komm. Hörst du mich? Ja. Klar und deutlich. Hast du dich wieder bei den Barons verkrochen? Das ist scheiße, Chris. Du weißt, dass wir dich da weder sehen noch hören können. Das ist gegen die Bestimmung. Außerdem hatten wir eine scheiß Angst. Hast du die Stelle schon angesehen? Nee, bin auf dem Weg. Dann beeil dich. Keine Ahnung, was das für ein Scheiß ist und warum das Problem nicht bei den regulären Diagnosen gemeldet wurde. Und sei vorsichtig, wir wissen noch nicht, was das ist, ja? Ja, Frau Doktor, bei Risiken und Nebenwirkungen werden wir Sie konsultieren. Aber jetzt lass uns mal machen, Chris. Kannst du schon was sehen? Versuch Serie 14, Rhizogenese-Experiment Tag 3. Synchairo. Herzlichen Glückwunsch, Ackerschmalwandpflanze. Du bist offiziell das Zirkuspferd unter den Kreuzblütengewächsen. Du gedeihst an Feldrändern in den gemäßigten Zonen der gesamten nördlichen Hemisphäre. Von Nordafrika bis zum indischen Subkontinent und von ganz Europa über Sibirien bis ins östliche Asien. Und seit heute auch ein paar hundert Millionen Kilometer links davon. Die Samen in beiden Bio-Inkubatoren treiben vorbildlich aus. Und die Wissenschaft, hier vertreten durch mich, dankt dem hingebungsvollen Gärtner, ebenfalls durch mich vertreten. Epolphemus in histantis. Standing ovations für mich? Eucharisteo, danke. Danke. Damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Danken Sie den Pflanzen, nicht mir. Zurück zum Versuch. Derzeit ist zwischen den Objekten in Inkubator 1 und Inkubator 2 noch kein Unterschied im Wachstum zu erkennen. Das Pflanzenquintett im Labor und die fantastischen 5 in der Schwerelosigkeit richten sich erstmal ein. Viel Spaß dabei. Wir sehen uns morgen. Tello Kai Lyo. Bin fast da. Es sieht komisch aus. Wie ein Loch. Hast du irgendwas auf den Anzeigen? Verlieren wir Sauerstoff? Warte, nein, entschuldige, ich habe mich getäuscht. Es ist einfach ein Fleck auf der Außenhaut. Ein blauer Fleck. Du meinst, ein Alien hat uns über Nacht Graffiti aufs Schiff geschmiert? Wie sieht es denn genau aus? Rund. Kreisrund. Eher eine Art Ring als ein Fleck. Und blau. Und es ist nicht ganz flach. Es hat kleine schimmernde Härchen wie ganz billige Polyesterteppiche. Okay, danke, reicht. Wir wollen ja kein Phantombild zeichnen. Was ist jetzt? Kriegst du den Scheiß runter? Ich versuch's. Und bring eine Probe für Gregor mit. Ja, mach ich. Es ist klebrig. Ja, genau. Bring eine Probe mit aufs Schiff, damit wir alle mit fremdartigem Weltraumschleim infiziert werden. Endlich meine Abwechslung. Alex, kannst du dich nicht einmal zurückhalten? Wenigstens ein bisschen? Vielleicht haben wir es hier mit einer Lebensform zu tun. Vielleicht sind wir die ersten Menschen, die auf außerirdisches Leben treffen. Okay, ich hab die Probe. Was war das? Fuck, es hat ihren Visor erwischt. Kannst du sehen, wie stark er beschädigt ist? Bergungsprogramm einleiten. Ui, hör auf, so blöd zu glotzen. Rein in deinen scheiß Anzug, Fettsack. Sofort! Wo ist Gregor? Im Labor, glaube ich. Wichser. Also los, wir müssen sie sofort reinholen. Sonst ist Chris Gefriergemüse. Was war das? Christina? Die Probe ist plötzlich weg. Ach, vergiss die Probe, Tina. Kannst du atmen? Ja, warum fragst du? Siehst du, was ich sehe, Tanja? Ja, ich... Da draußen steht jemand bei 100 Grad unter Null. Im absoluten Vakuum. Ohne Sauerstoff, ohne den scheiß Visor. Und redet mit uns. Ja. Kapierst du das nicht, Mann? Hier ist der verfickte Visor weggeflogen. Sie müsste längst tot sein. Aber da steht Chris, rosig wie eh und je, und atmet. So fangen normalerweise scheiß Zombie-Filme an. Eigentlich ist das unmöglich, dass... Halt's Maul, Fetti. Also ich lass den Zombie nicht rein. Keine Chance. Bis denn? Ich komm jetzt wieder rein, okay? Christina, hast du gar nichts gemerkt? Was? Gemerkt? Etwas ist mit deinem Visor nicht in Ordnung. Ikaria, Selbstdiagnose startet. Selbstdiagnose läuft. Stängel, Segment, Selbst, Cockpit, überprüft. Labor, überprüft. Krankenstation, überprüft. Laderaum, Antriebskammer, überprüft. Hamsterrad, Segment, Selbstdiagnose. Wohnzimmer, Küche, Wohnkammern, 1, 2, 3, selbst, 4, 5, überprüft. Selbstdiagnose abgeschlossen. Fremde Lebensformen, Selbstdiagnose, keine fremden Lebensformen an Bord. Selbstdiagnose abgeschlossen. Wie geht's ihr? Ich habe ihr Medikamente gegeben. Sie schläft jetzt. Und sicher nicht dank dir und deinen super wichtigen Experimenten, Professor Schmalwandpflanze. Das war eine Standardsituation. Niemand hätte... Hört auf! Gut, dass sie noch lebt. Punkt. Gut, dass sie noch lebt? Hast du den Visor gesehen? Im besten Fall ist das ein Scheißwunder. Im übelsten haben wir uns den Tod an Bord geholt. Habt ihr gehört, was sie gesagt hat, bevor das Mittel gewirkt hat? Das... Mit dem Stein? Dass ein Stein durch ihren Kopf geflogen ist? Das ist unmöglich. Vermutlich hat das Projektil ihren Visor zerstört und ist dabei abgeprallt. Aber liegt bei einem solchen Unfall ja auch durchaus im Bereich des Möglichen. Also, dass Chris das anders abgespeichert hat. Bei einem solchen Unfall, da kann die Wahrnehmung trügen. Bei einem solchen Unfall? Hallo! Hat es eure Hirne auch durchlöchert? Chris stand ohne Visor da draußen im Nichts und hat verfickt nochmal geatmet. Sie hat sogar mit uns geredet. Im Vakuum. Offen gesagt wäre es mir lieber, wenn sie verreckt wäre. Dann müssten wir jetzt nicht mit einer sprechenden Leiche an Bord herumfliegen. Aber ich habe auch was gesehen. Sprich gefällig so, dass man dich versteht, Fat Close. Ich hab das mit dem Stein gesehen. Okay, ich passe. Solange der Zombie schläft, bin ich raus. Ihr habt das nicht gesehen? Christina. tiefer. Christina, alles gut. Du bist in Sicherheit. Es ist alles gut. Tina, wie geht es dir? Tina, weißt du, wo du bist? Weißt du, wer wir sind? Ich kann es immer noch spüren. Ich kann ihn immer noch spüren. Ruhig. Ganz ruhig. Was kannst du spüren? Kannst du dich an irgendetwas erinnern? Er kam ganz plötzlich auf mich zu. Ich wollte die Probe versiegeln. Und da war es. Als würde für einen Moment das Bild auf Pause schalten und dann mit schnellem Vorlauf weitergehen. Er flog mitten durch meinen Kopf. Einfach mitten durch meinen Kopf. Das klingt schrecklich. Es tut mir so leid, dass du das durchmachen musst. Kannst du etwas Wasser für Christina holen, Gregor? Ich? Bitte. Klar. Hör zu. Ich kann dich beruhigen, Christina. Laut aller Scans und Analysen ist da gar nichts durch deinen Kopf geflogen. Da war nur ein Kiesel oder ein Staubkorn, das... Also, es ist alles nochmal gut gegangen. Aber der Stein ist durch meinen Kopf geflogen. Ja, bei dramatischen Unfällen kann es durchaus passieren, dass die Opfer die Geschehnisse etwas anders erinnern. Aber der Stein ist mitten durch mich durchgeflogen. Mitten durch meinen Kopf. Ich kann das Loch noch spüren, als könnte man einen Zeigefinger hineinstecken. Vom linken Auge bis zum Hinterkopf. Es ist da, Tanja, das müsst ihr mir glauben. Aber da ist nichts. Du bist vollkommen gesund. Alles ist gut. Nichts ist gut. Lebensmittelgenerator aktivieren. Hallo, Gregor. Was kann ich für dich tun? Hallo, Loch. Eine Karaffe mit Wasser, bitte. Aber natürlich, Gregor. Kalt und still wie immer. Bitte so, wie Christina es trinkt. Natürlich. Ab und an mal etwas Neues ausprobieren. Christina liegt auf der Krankenstation. Irgendwas ist ihr da draußen passiert und wir wissen nicht was. Das tut mir leid, Gregor. Willst du sie vielleicht mit etwas Schokolade überraschen? Loch, bitte einfach schnell das Wasser. Sicher, Gregor. Selbstverständlich. Einen schönen Tag noch. Trotzdem ist sie vollkommen aufgebracht. Sie weint fast die ganze Zeit. Ich habe ihr jetzt etwas dagegen gegeben, aber sie beharrt darauf. Selbst nach den Ergebnissen der Untersuchung. Ich weiß nicht, was da los ist. Sie ist doch sonst nicht so irrational. Du meinst irre? Warum ich euch alle hierher gebeten habe. Ich habe alle Daten, die während des Vorfalls aufgezeichnet wurden, mehrfach überprüft und konnte nichts Ungewöhnliches feststellen. Das Video des Unfalls. Ich habe es mir etliche Male angesehen, aber ich kann auch da einfach nichts Ungewöhnliches entdecken. Na, deshalb möchte ich, dass wir uns die Aufzeichnung gemeinsam anschauen. Vielleicht habe ich etwas übersehen, irgendeine Anomalie, die alles erklärt. Yeah, ein Videoabend. Toll. Gibt's Bier und Popcorn? Okay. Hier sieht man es. Seht genau hin. Christina geht in die Knie. Sie nimmt die Probe. Na, ich lasse es noch langsamer laufen. Seht ihr? Da kommt das Objekt. Ja, es ist so schnell, dass man es kaum erkennen kann. Und zack, schlägt in Christinas Visor. Ist euch was aufgefallen? Ja, der Film ist schlecht gealtert. Dieses Mal ist es schon viel weniger spannend als bei der Premiere. Alex, lass das. Also ich habe nichts gesehen. Der Stein zerschlägt den Visor, prallt ab und Tina schwebt über dem Schiff, hängt nur noch an der Nabelschnur. Ja, während die Probe davon schwebt. Okay, nochmal. Ich... Ui. Der Stein, das Ding, das fliegt nicht weg. Schaut mal genau hin. Versucht mal aufzuhören, zu sehen, was ihr für richtig haltet und seht genau hin. Gregor, kann ich mal die Fernbedienung? Seht ihr? Da kommt das Ding und jetzt schaut mal. Habt ihr es gesehen? Ja, der Wieso bekommt ein Riss. Oder was meinst du? Nein, seht mal genau hin. Das Objekt fliegt durch den Visor. Es fliegt durch den Visor, als ob der nichts wäre. Genau. Und erst kurz danach bricht das Glas und der Visor fliegt weg. Habt ihr auch das andere gesehen? Jetzt sag's halt, Schwabbel. Das Ding, das Objekt, es kommt nicht wieder raus. Es müsste doch hinten wieder rauskommen, aber da ist nichts. Der Anzugscan hat auch nichts ergeben. Keine Fremdkörper im Anzug, keine weiteren Löcher. Nur den kaputten Visor. Und was bedeutet das? Hat unsere Prinzessin jetzt einen Stein im Kopf, Tanja? Nein, nein, da war nichts. Und das bedeutet? Keine Ahnung. Sterben lassen, hätten wir unser verwirrtes und verängstigtes Crewmitglied nach dem Unfall zumindest am Krankenbett festschnallen sollen. Immer mit der Ruhe, Gregor Luther King. Wir sprechen hier von Quarantäne, ja? Nicht von dreimal lebenslänglich. Hätte Chris sicher nicht anders gemacht. Jetzt ist sie weg. Ist das besser? Ist das für dich die humanere Lösung? Ein verwirrter, verängstigter Zorn. Alex! Eine Frau, die durch ein Raum voller Schalltafeln läuft, die, falsch bedient, hier nur komme nichts, für uns alle das Licht ausknipsen. So etwas passiert nur bei Perry Roden. Solchen Schrott liest hier keiner. Auch in schlechten Filmen. Hör halt auf zu schwafeln und sag, was du willst. In einem schlechten Film würde Christina Wasch einen Knopf drücken und uns in Probleme machen. In einem guten Film würde ihr Verschwinden irgendwie mit dem zusammenhängen, was da draußen passiert ist, mit dem Ding, das jetzt in ihr ist. Aber da ist nichts in ihr. So, Sendepause, Herr Doktor. Und das bedeutet, ui? Dass wir alle sehr bald sterben. Oder uns auf das Ende der Position zu bewegen und demnächst ein Abenteuer beginnt. Oder beides. Wie lange wollt ihr hier noch rumstehen und über Filme reden? Ich versuche jetzt, sie zu finden. Teilen wir uns auf. Du gehst ins Hamsterrad und schaust, ob die Türen zu unseren Zimmern aufgebrochen sind oder du in ihr Zimmer gelangen kannst. Ui, du übernimmst die Küche, ich das Labor und das Cockpit. Alex, du kümmerst dich um den Frachtraum und die Barons. In deinen Träumen, Professor. Ich latsche bestimmt nicht mit unserem kaputten Strahlenschutzanzug in die Barrens. Wenn Chris da ist, ist sie eh schon tot. Komm, Christina. Komm zu mir. Du bist fast bei mir. Du musst dich beeilen. Sie suchen dich schon. Schneller, Christina. Hörst du die Schritte? Hörst du sie kommen? Beeil dich. Christina! Sie sind gleich da. Ich habe sie, ich habe sie. Schneller, Christina. Was ist das für eine Scheiße, Chris? Christina. Kommt her, schnell, zum Eingang der Barrens. Komm zu mir, Christina. Du musst dich beeilen. Sie kommen. Schneller, du blöde Kuh. Du weißt, was sonst passiert. Du weißt, was ich tun kann, was ich sonst tun muss. Chris! Chris, hörst du mich? Christina, ich komme jetzt zu dir. Bitte schleim mich nicht voll oder sowas. Ich weiß nicht, ob das gut ist, sie zu berühren. Alter, hast du dich gerade ernsthaft an mich rangeschlichen? Eigentlich... Okay, du Inselgenie, wenn ich sie nicht anfassen soll, was dann? Sollen wir einfach hier stehen bleiben und du sagst das Telefonbuch von New York auf? Fick dich! Chris, sag was, Mann! Du machst mir echt eine Scheißangst! Wir wissen nicht, was das ist! Das ist Chris, Mann, du Fettarsch! Sicher? Schau mir, wie ihre Haut leuchtet und ihre Füße, als wären die am Boden verwachsen. Vielleicht tust du ihr weh, wenn du sie abreißt. Wenn ich sie... Was redest du? Bist du bescheuert? Ich... Christina, ich komme dich jetzt holen, ja? Aber die Strahlung! Betreten der Antriebskammer ohne Schutzanzug. Lebensgefahr. Warnung. Noch 8,4 Meter bis zum kritischen Bereich. Fuck. Okay, ich bin gleich bei dir, Christina. Noch 4,7 Meter. Ah, fuck. Warnung. Das fühlt sich an, Warnung. Als würde mein Hirn Warnung. Gekocht. Ui. Warnung. Ui. Kannst du mich noch sehen? Warnung. Bin ich noch... Da. Warnung, noch 0,4 Meter bis. Warnung, Sie befinden sich jetzt in der kritischen Zone. Zeit ist zur unwiderruflichen Schädigung der Regeln. A. 12 Sekunden, 7, 6, 5, 3. Hab sie schon, Dr. Schlau. Alex, das ist nicht der Zeitpunkt. Ist alles okay, Alex? Wir müssen sie auf die Krankenstation bringen und dich müssen wir auch untersuchen. Lass das, Tanja. Ich bin okay. Wir müssen jetzt erstmal Chris wegsperren. Ihr habt sie nicht gesehen. Sie hat blau geleuchtet. Ich meine, geleuchtet wie eine verfickte Neonreklame. Keine Ahnung, was sie sich da draußen eingefangen hat. Aber ich habe keine Lust, hier auch bald mit ausgebohrtem Hirn und eingebauter Lichtshow durch die Gänge zu schleichen. Biolumineszenz. Hä? Wir können sie nicht einfach wegsperren, du. Wir müssen herausfinden, was mit ihr passiert ist. Hey, sie wacht auf. Ich habe alles gesehen. Er hat mir alles erzählt. Was hast du gesehen? Wer hat dir was erzählt? Lass sie. Sie braucht jetzt Ruhe. Ich würde vorschlagen, dass wir sie vorerst ruhig stellen und hier unterbringen. Dann bleibe ich aber hier und pass auf, dass sie sich nicht wegleuchtet oder in den Boden wegglibbert oder sonst was. Ich habe eine Probe von dem blauen Sekret genommen. Scheint dasselbe zu sein, das auch draußen am Raumschiff war. Ich werde es im Labor untersuchen. Na prima. Blauer Killerrotz meldet sich an Bord, Sir. So, wollen wir doch mal sehen, was du für einer bist. Blaues Sekret, erste Sitzung. Beschreibung. Wenn es nicht blau wäre, würde ich sagen, wir haben es hier mit einer Moos- oder schimmelartigen Struktur zu tun. Die Probe ist Teil eines Kreises, den wir an der Stelle sichergestellt haben, an der Christina stand. Er erinnert an die kreisförmigen Strukturen, die manche Pilze beim Wachstum bilden, im Volksmund auch Feenringe oder Hexenringe genannt. Ich kenne keine Moose, die solche Strukturen bilden. Es könnte also ein Pilz sein. Folgt man diesem Gedanken, wären diese Gewächse lediglich die Fruchtkörper. Preisfrage, wo ist dann das Myzel? Die Oberfläche ist weich und leuchtet blau. Nach ersten Versuchen scheint es sich hierbei um Biolumineszenz zu handeln. Die Struktur der Probe wirkt auf den ersten Blick wie Teppichflor. Doch die Oberfläche scheint sich stets dem Betrachter entgegenzustrecken. Die, sagen wir, Härchen folgen einem, wie der Blick auf alten Ölporträts. Es kann sich hierbei aber auch um eine optische Täuschung handeln. Mit bloßem Auge ist das kaum erkennbar. Als nächstes werde ich die Probe nun durch ein Mikroskop betrachten. Wollen wir mal sehen, ob du mich ansiehst. Wohl erst kurze Zeit in der Petrischale lässt sich die Struktur schwer ablösen. Fast als wäre sie mit dem Glas verwachsen. Ich bringe die Probe auf einen Objektträger auf. Jetzt kommt das Deckglas. So. Vorhang auf für... Die Probe ist einfach vom Objektträger verschwunden. In dem Moment, in dem ich durch das Objektiv gesehen habe, war sie weg. Du meinst, sie ist weggelaufen? Nein, sie ist einfach verschwunden. Der Objektträger, das Deckglas, alles war noch da. Sie ist verschmolzen. Was? Ui, das gibt es nicht. Keine uns bekannte Pflanze hat die Fähigkeit, mit fremden Stoffen zu fusionieren. Das ist Unfug. Nein, das ist das Motiv. Das was? Tut mir leid, Ui, das hilft mir gerade echt nicht weiter. Ich muss zurück ins Labor, schauen, was ich übersehen habe. Bleib doch hier. Du wirst sowieso nichts finden. Bin in meinem Zimmer, Alex. Die Tür ist verriegelt. Ich halte das alles für ziemlich unnötig. Aber gute Nacht. Meine Tür ist zu. Es kann sein, dass ich heute Nacht noch mal an den Kühlschwertsack. Entschuldigung. Ich wollte nur nicht, dass ihn... Okay. Tanja und ich sind auf der Krankenstation und behalten den Zombie im Auge. Christina. Genau, den Chris-Zombie. Over, Ende aus. Ich brauche keinen Babysitter. Und ich lasse dich hier nicht mit der leuchtenden Frau allein. Du kannst jetzt also die ganze Zeit schmollen. Oder wir machen es uns ein bisschen gemütlich. Ist das dein Ernst? Warum nicht? Schlafen doch alle. Und Chris ist so vollgepumpt mit Medikamenten, dass wir einen Dreier machen könnten, ohne dass sie aufwacht. Oh Gott, du bist so ein Widerling. Und du bist so heiß, wenn du diese riesigen Wollunterhosen unter deinem Overall trägst. Genau. Ach komm schon. Spürst du ihn? Du riechst so gut. Okay, aber schnell. Komm. Komm hier. Hier auf den Tisch. So. Du könntest dir schon die Mühe machen, mir meine Unterhose aus. So magst du es doch, oder? Ja, also eigentlich. Alex. Oh Gott, Alex. Was? Alex. Mann, Sekunde. Alex, sie ist weg. Was? Tina ist weg. Glaubst du, sie hat uns gesehen? An alle Besatzungsmitglieder. Sie ist schon wieder abgehauen. Tanja und ich verlassen die Krankenstation. Hallo? Hallo? Mist. Irgendwas stimmt nicht mit dem Ding. Alex, es ist alles okay. Christina ist in Sicherheit. Was ist das jetzt für eine Scheiße? Was ist denn? Hast du das nicht gehört? Da hat ein Junge über das Intercom gesprochen. Er hat mich Alex genannt und hat gesagt, dass es Chris gut geht. Alex, ist alles okay mit dir? Da war nichts. Da war kein Junge, nur Rauschen. Vielleicht. Ja, egal. Lass uns los und Chris finden. Alex, Christina ist sicher bei mir. Es geht ihr gut. Schlaf jetzt. Alles ist gut. Alex, ist alles gut? Gib mir ja nicht um. Tanja? Tanja, ich bin plötzlich so müde. Alex, sieh mich an, ich bin hier. Schlag mir ins Gesicht. Wie bitte? Schlag mich. Sofort. Okay. Gut. Komm mit. Ich weiß, wo sie ist. Da ist sie. Mir ist still. Wenn wir kapieren wollen, was hier passiert, müssen wir sie beobachten. Aber sie ist vollkommen nackt. Es ist kalt hier. Psst. Alex, sie geht an die Tür. Die Strahlung wird sie umbringen. Das kann ich nicht mit... Nicht schlecht, Alex. Du schlägst deine Freunde nieder. Oder sind das gar nicht deine Freunde, Alex? Kann es sein, dass du in Wirklichkeit ganz allein bist? Wie ist es so ganz allein? Raus aus meinem Kopf, du kleines Stück Scheiße. Ich bin gleich bei dir, oder? Hast du Angst? Hast du Angst, dass ich dich holen komme, du kleine Ratte? Jetzt komme ich dich holen. Niemand bricht hier einfach so in meinen Kopf ein. Was macht sie da? Wie zur Hölle öffnet sie die Sicherheitstür einfach so mit ihrer Hand? Ruhig, Alex, ganz ruhig. Du kannst sowieso nichts machen. Ihr wird nichts passieren, Alex. Ehrenwort und nicht gelogen. Okay. Ich weiß nicht, wie du in meinen Kopf gekommen bist, du kleiner Wichser. Aber ich werde dich umbringen. Du versteckst dich in den Barrens. Gut. Gleich ist die Tür offen. Dann komme ich dich holen, du kleiner Scheißer. Scheiß auf die Strahlung. Ist mir egal, ob ich dabei draufgehe. Tanja. Tanja, wach auf. Das musst du dir ansehen. Tanja, siehst du das auch? Du hast mich geschlagen. Sieh dir das an. Die Maschine, der Reaktor. Er leuchtet. Blau. Er ist total vollgeschleimt. Er ist halb geschmolzen. Tanja, siehst du das auch? Was ist das? Wir müssen Christina da sofort rausholen. Sie, oh Gott, sie versinkt im Boden. Ihr ganzer Körper scheint irgendwie transparent. Was ist das? Bleib hier. Ich hole sie. Warnung. Sie nähern sich der Antriebskammer. Beim Treten ohne Schutz Lebensgefahr. Jetzt hole ich dich, du Wichser. Jetzt komme ich und mach dich fertig. Ist mir egal, ob ich dabei draufgehe. Ist mir egal, ob ich morgen wegen der scheiß Radioaktivität Organe huste. Dieser ganze Scheiß endet jetzt hier. Christina ist... Sie verschwindet im Antrieb. Christina! Beruhig dich, Alex. Ganz ruhig. Alles ist okay. Es ist alles gut, Alex. Sie ist jetzt bei mir. Es geht ihr gut. Alles ist gut. Endlich. Ja, endlich. Was fühlst du, Christina? Ich bin im Blau. Es leuchtet so schön. Ich schwebe. Aber nicht wie im Weltraum. Ich bin ganz leicht. Ganz nackt. Ganz und gar nackt. Als würde ich keinen Körper mehr tragen. Es ist, als wäre ich in mir selbst und gleichzeitig von mir befreit. Als wäre ich in mir selbst und wieder in mir selbst. Und wieder und wieder und wieder. Als wäre ich durch tausende Schichten von mir geglitten. Tausende Ichs, die wenig eigentlich nichts mit mir zu tun haben. Und endlich angekommen. Als wäre ich das erste Mal ganz bei mir. Als wäre ich tot. Bin ich tot? Ruhig. Du bist nicht tot. Du bist hier bei mir. Ich bin nicht tot. Ich bin hier bei dir. Ich habe Hunger. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Wo bist du? Hier. Lass uns reden. Thank you. Guten Abend, Nährstoffgenerator. Guten Abend, Tanja. Ein gemischter Salat, 200 Gramm, mit Tomate, geruchsfreien Zwiebeln, Champignons, Olivenöl, ein Esslöffel und eine Handvoll Walnüsse, Orangensaft, 250 Milliliter, vielen Dank. Tanja, bitte definiere Handvoll. Bitte wie immer, danke, Nährstoffgenerator. Eine sehr gute Wahl. Darf ich dazu noch... Ich glaube wirklich, dass wir das Thema jetzt lang genug durchgekaut haben. Unser Antrieb ist zu einem Klumpen blauen Schleim zusammengeschmolzen, in dem Chris verschwunden ist. Punkt. Loch, ein Steak, Englisch, 300 Gramm, mit Kartoffeln und Bohnen. Mach richtig voll den Teller. Wer weiß, ob es sich noch lohnt, auf die Ernährung zu achten. Sehr gerne. Kannst du das bitte lassen, Alex? Wo ist Christina und wie können wir sie retten? Als wir versucht haben, ihr zu folgen, haben sich die Türen zu unserem Antrieb geschlossen und waren nicht mehr aufzukriegen. Okay, Chris ist weg. Aber offen gesagt ist die Frage, die mich weit mehr interessiert, was zur Hölle mit unserem Antrieb passiert ist. Und warum das Raumschiff sich immer noch bewegt, obwohl unsere Maschine sich in radioaktiven Wackelpudding verwandelt hat. Und, ach ja, das hätte ich fast ganz vergessen, warum wir verdammt nochmal immer noch leben, obwohl unsere Lebenserhaltungssysteme Schleim sind. Ein Hähnchen. Viel Haut und ohne Knochen. Das war's. 600 Gramm. Oh jeder, ich muss dir wohl nicht sagen, dass diese... Sushi. Gemischt. Ohne Fisch. 300 Gramm. Extra Sojasauce. Grüner Tee. 300 Milliliter. Mit Vergnügen, Gregor. Hallo, ihr Zombies. Könnt ihr mal aufwachen und mit mir sprechen? Wir haben einen ganzen Arsch voller Probleme. Wer der kleine Scheißer ist, der sich hier irgendwo auf dem Schiff versteckt und wie der hier reingekommen ist? Für Chris können wir nichts mehr tun, aber wir können versuchen, uns zu retten. Ich glaube, ich esse heute auf meinem Zimmer. Ich brauche etwas Zeit. Ich gehe auch. Vielleicht ist es besser, wenn wir alle eine Zeit lang allein über diese Dinge nachdenken. Bleiben nur noch wir, Ui. Hast du irgendeine Ansicht zum Thema, wie wir unser armseligen Leben retten können? Nein. Rizogenese-Experiment Tag 5. Guten Morgen, ihr fünf. Und ihr fünf natürlich auch. Entschuldigt bitte, dass ich euch vernachlässigt habe. Sind Sie vor Ort, Theophrastos von Eresos? Wie haben sich die Äcker entwickelt? Hier auf dem Acker gedeiht alles prächtig. Die Ackerschmalwandsetzlinge in beiden Bio-Inkubatoren gedeihen vorbildlich. Die Arbeitsthese scheint sich zu bestätigen. Die Pflanzen in Bio-Inkubator 1 gehen der Schwerkraft im Schiff auf den Leim und schicken ihre Wurzeln vertikal in den Boden. Schalte zur Außenstelle. In Inkubator 2 scheinen die Kandidaten noch etwas unentschlossen. Aber ich prophezeie, dass das Meristem der Pflanzen schon bald durch die Erde irren wird, wie eine Hochzeitsgesellschaft beschwipster Maulwürfe. Und damit gebe ich aus dem Hubschrauber zurück an Dr. Greg. Tello Kai Lyo. Warum bin ich hier, Bostrom? Weil ich deinen Gedanken am liebsten zuhöre. Die Unendlichkeit ist sehr langweilig, wenn man keine Freunde hat. Die Filme von Ojeda kann ich schon auswendig. Kennst du Blade Runner? Ich habe Dinge gesehen, die ihr Menschen niemals glauben würdet. Das ist so cool. Ja, das habe ich auch gespürt. Das habe ich gerade gespürt. Bostrom, bin ich... Natürlich, Christina. Und ich bin ihr. Aber warum? Wir sind eins, solange ich mich erinnern kann. Ich bin Christina. Ich bin Crewmitglied der Ikaria. Wir sind von der Erde gestartet, um... Ich bin Christina. Gibt es mich noch? Natürlich. Natürlich. Du bist ich. Aber warum? Halt. Genug gefragt. Jetzt sprechen wir über Musik. Jetzt sprechen wir über Musik. Ich mag Musik. Ich weiß. Dieser Ort ist wie Musik. Das Blau. Es klingt. Es strömt und kontrahiert. Es vibriert und brandet an. Es atmet ein und aus. Das ist schön, Christina. Sag mehr davon. Du magst Queen, Christina. Sing mir etwas von Queen. Ich mag Queen. And here we are. Here we belong. Weiter, Christina. Bücher und Sicherheitsprotokolle der letzten Tage durchgegangen. Niemand hat Ikaria verlassen. Wir haben alle Dateien untersucht. Keine besonderen Vorkommnisse, keine Unstimmigkeiten. Also sag etwas. Sag mir, was passiert ist. Toast, Ei, Bacon und ein Bier noch. Ein Bier. Alex, bitte entschuldige. Aber ich muss dich daran erinnern, dass es erst 9.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit ist. Frühstückszeit. Laut meinen Informationen gehört Bier zu einer Gruppe von Getränken, die vor 16 Uhr jeglicher Beschäftigung entbehrenden Menschen und US-amerikanischen Schriftstellern vorbehalten ist. Hast du deine Profession gewechselt? Ey, Alter, du nervst jetzt nicht, Loch. Bitte entschuldige. Nach meiner Information kann das Verlangen nach einem Bier um diese Uhrzeit auch bedeuten, dass ein Mensch trauert, verzweifelt ist oder einer ungewissen Zukunft entgegenblickt. Ich weiß außerdem, dass Menschen in diesem Zustand ungern gemaßregelt werden. Diese Information kollidiert allerdings mit meiner Verpflichtung, dir eine ausgewogene und den Umständen angepasste Ernährung zu bieten. Wie wäre es mit Fruchtsalat, einem gekochten Ei und einem Kakao? Okay, wenn du mich weiter vollquatscht, reiße ich einen Schrank aus der Wand und schiebe ihn dir in dein hässliches schwarzes Maul. Genau genommen spricht man bei einem Nahrungsmittelgenerator nicht von... Vergiss die ganze Bestellung, mach eine Flasche Schnaps draus. Rhizogenese-Experiment, Tag 6. Wie ich es erwartet hatte, bewegen sich die Wurzeln der Ackerschmalwandsetzlinge in Bio-Inkubator 1 in der Schwerkraft weiterhin kerzengerade hinab. Der Aufenthalt im Weltraum scheint sich auch sonst nicht auf ihr Wachstum auszuwirken. Die Videoaufnahmen von der Kontrollgruppe, die auf der Erde aufgenommen wurden, belegen eine identische Entwicklung. Nun zu Inkubator 2. In dem die Setzlinge unter denselben Bedingungen minus dem Faktor Schwerkraft wachsen. Hier, ich, Entschuldigung, ich, also, auch in Bioinkubator 2, der Pflanzung, die in der Schwerelosigkeit wächst, bewegen sich die Wurzeln der Pflanzen zielstrebig nach unten. Das ist, also es gibt da draußen eigentlich kein Unten. Also, Sollte das hier irgendwann jemand hören, das ist Uortos, nicht... also das ist wohlgemerkt eine Sinnestäuschung ohne Gravitation. Das kann nicht sein. Ich weiß, dass das ausgeschlossen ist. Eigentlich. Ich bin kein Idiot. Ich verzeichne hier Beobachtungen. Also ohne ein Orientierungskriterium müsste das Meristem ziellos durch die Erde irren. Zu erwarten war also ein Knäuel, ein Wirrwarr von Wurzeln. Nicht das hier. Das hier, dieses Ergebnis hier ist uapodektos. Nicht akzeptabel. Aber okay. In Ordnung. Das Schwierige ist schön. Tello Kailyo. Diese ganze Scheiße hier. Ich meine, welcher Wichser von Weltrauminnenausstatter baut unsere ganzen scheiß Kindermöbel nach und stellt sie in ein scheiß Raumschiff? Was soll der Psychomist? Das Bett voller NBA-Aufkleber. Larry Bird, Magic Johnson, William Gibson. Ich meine, so viel Zeug mitzuschleppen, nicht irgendwie verboten für Scheiß-Astrauten? Astronauten? Gibt es nicht normalerweise so Trockennahrung, die mit gefilterter Pisse gemischt wird, um Gewicht zu sparen? Und dann steht hier mein gesamtes Jugendzimmer aus verfickter Kiefer. Und dieser Scheiß-Tisch. Also mit dem kann ich jetzt nun mal gar nichts anfangen. Beschissener Scheiß-Schreibtisch. Als wäre mein Vater dabei. Junge, du musst lernen, Junge. Du musst studieren. Bist du dumm, Junge? Niemand wird NBA-Profi. Bist du dumm, Junge? Das geht so und so. Wie kann es sein, dass ein NASA-Wissenschaftler einen so dämlichen Sohn hat? Fick dich. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Fick dich, scheiß Tisch. Nimm das, scheiß Tisch. Und das. Fick dich. Ikaria 6. Ein Hörspiel von Benjamin Mark. Teil 1. Der erste Stein. Christina, Lisa Jobt, Tanja, Maria Magdalena Waczynska, Alex, Sebastian Zimmler, Gregor, Jonas Minte, Ujeda, Enno Hesse, Bostrom, Lars Rudolf. In weiteren Rollen Josef Reichelt, Hans Scherntaner, Lisa Sommerfeld, Benjamin Utzerath, Gustav-Peter Wöhler und Moritz Zippel. Komposition Nikolai von Salwitz. Artwork Sebastian Stamm. Videoschnitt Matthias Stepin und Merlin Schrader. Technische Realisation Christian Alpen und Sebastian Ohm. Regieassistenz Eva Soloch. Regie Matthias Kapohl. Dramaturgie Michael Becker. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2017.